Wien 2, Herminengasse 8. Wohnung der Familie Graf. Osias Simon Graf wurde am 31. Jänner 1872 in Oleschice in Polen als Sohn von Jakob Greif und Malke Bock geboren. Aus seiner ersten Ehe stammen 4 Kinder: Mela, Josef, Leopold und Fanny. Nach dem Tod seiner Frau heiratete er Golde Graf, die am 13. Dezember 1894 in Potilitsch geboren worden war, als Tochter von Abraham Just und Jutte Ruchel Graf. Osias und Golde heirateten in Wien und wohnten im 2. Bezirk, Herminengasse 8, Tür 10. Sie hatten 4 Kinder: Selma, Jimmy, Hertha und Annie. Osias war Toraschreiber und arbeitete in einem kleinen Geschäft in der großen Schiffgasse 10, gleich neben der Schiffschule. Die Familie lebte sehr religiös, wie alle Bewohner des Hauses Herminengasse 8. Es gab ein Stübel, einen Betraum im 1. Stock. Man beging den Sabbat und die Feiertage und errichtete jedes Jahr eine Laubhütte auf einem freien Platz im Erdgeschoss. Anne erinnert sich, wie sie am Tag vor dem Sabbat immer den Cholent in die Bäckerei brachte. Da man am Sabbat kein Feuer machen, also auch nicht kochen darf, bereitet man dieses Eintopfgericht am Vortag zu und lässt es über Nacht im Backofen schmoren. Annie brachte auch die Scheitel ihrer Mutter zum Friseur. Scheitel ist die Perücke, die verheiratete Frauen anstelle der eigenen Haare tragen. Selma war beim Hashomer Hatzair, der zionistischen Jugendorganisation, und arbeitete in der Werkstatt der Brüder Seidler. Jimmy sang im Synagogenchor und feierte seine Bar Mitzwa in Wien. Selma und Annie erinnern sich, wie die Nazis in ihre Wohnung kamen, die Federbetten zerrissen und die Möbel aus dem Fenster warfen. Selma wurde an den Haaren zum Karmelitermarkt gezerrt und gezwungen, einen Kübel mit Wasser zu füllen und eine Stunde lang das Pflaster zu schrubben. Osias und Golde gelang es, die Flucht von Annie und Jimmy mit dem ersten Kindertransport im Dezember 1938 zu organisieren. Sie winkten den Kindern vom Bahnsteig aus zu und sahen sie nie wieder. Selma, die für den Kindertransport zu alt war, blieb in Wien, bis sie eine Stelle als Hausmädchen in England bekommen konnte. Hertha war zu alt für den Kindertransport, aber zu jung, um als Hausmädchen zu arbeiten. Osias, Golde und Hertha mussten die Wohnung in der Herminengasse aufgeben und zogen in die große Schiffgasse 5 zu Osias Schwester Mela. Dort blieben sie, bis sie am 23. Oktober 1941 ins Ghetto Lodz deportiert wurden. Osias, der die Transporthäftlingsnummer 732 hatte, wohnte im Ghetto in der Sulzfelder Straße und in der Kelmstraße, wo er als Autor arbeitete. Er starb in Lodz am 29. April 1943. Golde, die die Häftlingsnummer 733 hatte, wohnte im Ghetto an verschiedenen Adressen in der Sulzfelder Straße. Datum und Ort ihres Todes sind nicht dokumentiert, doch ihr Tod wird in einer Liste von Ghettoinsassen bestätigt. Hertha wurde mit 20 Jahren als Häftling Nummer 734 gemeinsam mit ihren Eltern deportiert. Sie wohnte im Ghetto in der Sulzfelder Straße und der Kelmstraße und arbeitete in einem Büro. Sie starb im Ghetto am 30. Juni 1944.